au 2-2, yeah. Souffle Jackie Ben am Limit, yeah. Marlboro Gold Kippe, yeah. Habibi Baby La Wayne, guck ich lieb wie La Haine. Chill im Benz, hör au 2-2, yeah. Souffle Jackie Ben am Limit, yeah. Marlboro Gold Kippe, yeah. Habibi Baby La Wayne, guck ich lieb wie La Haine. Am Ballen, Bro, guck ich bin am Ballen. KDW, Reus, Reus, guck vergiss die Sorgen. Mit Asuna im Phantom, Lusso Loco Gang, Hunger ist zu Ende. Fokus, guck ich roll Richtung Paradies. Kopf ist Kaffer jeden Tag in meiner Galaxie. Benz AMG für Papa in Andraziz. Stress am Telefon, betrinke mich mit Hennessy. Nero, weil ich real bin, jetzt LME. Im Givenchy-Anzug an der Afrika. Flieg im Sommer nach Beirut, Libanon. Haben sie was zu sagen, Pluto, sollen sie wiederkommen? Verdoppel die Scheine. Frisch bitte auf Jackie war pleite. Heute anders, die Sorgen sind leise. Flieg nach Dubai und sammel die Meile. Chill im Benz, hör Odidö, yeah. Zu viel Jackie, bin am Limit, yeah. Marlboro Gold Kippe, yeah. Habibi Baby La Wayne, guck ich lieb wie La Haine. Chill im Benz, hör Odidö, yeah. Zu viel Jackie, bin am Limit, yeah. Marlboro Gold Kippe, yeah. Habibi Baby La Wayne, guck ich lieb wie La Haine. Wir kommen, Bro, guck, wir sind am Kommen. Stab im Parafeeling Dawn, fliegen Richtung Sonne. Auf Perignon, nicht auf Beida. Lusso Loco ist am Ballen, so wie Lakers. Loco, ich hab die Cuban links um mein Hals. Loco Gang, frontal, Brüssel vom Asphalt. Negro, früher rein mit Hammer in Laral. Seele tot, doch wie vor, heute delikat. Habibi, Habibi, Lalawe. Ich liebe die Liebe wie Lahe. Habibi, Habibi, Lalawe. Ich liebe die Liebe wie Lahe. Verdoppel, verdoppel die Scheine. Frisch bitte auf Jackie war pleite. Heute anders, die Sorgen sind leise. Flieg nach Dubai und sammel die Meile. Chill im Benz, hör Odidö, yeah. Zu viel Jackie, bin am Limit, yeah. Marlboro Gold Kippe, yeah. Habibi Baby.